Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft. Heute mit dem Thema Aufbruch in den Dschihad, was junge Islamisten bewegt, als Gotteskrieger in den Krieg zu ziehen. Von Isa Hoffinger. Wohin wollen wir gehen? Wohin wollen wir gehen? Wir wollen den Dschihad. Allah Akbar. Syrien im Juli 2014. Die Terrormiliz Islamischer Staat nimmt das Gasfeld Sha'ar östlich der Stadt Homs ein. Nach dem Massaker an den Soldaten des Assad-Regimes und an Zivilisten veröffentlichen Mitglieder der IS Videos auf der Internetplattform YouTube. Die verwackelten Aufnahmen einer Handykamera zeigen Leichen in einer kargen Wüstenlandschaft. Die Körper liegen verstreut auf dem braunen, steinigen Boden. Neben dem Kopf einer Leiche ist eine Blutlache zu sehen. Ein Terrorist der IS läuft zwischen den Toten umher. Er zeigt auf die Leichen und sagt: Dreck ist das. Dreck. In einem anderen Video lacht Dennis Kuspert in die Kamera. Er trägt einen sandfarbenen Kampfanzug und eine schwarze Mütze. Lässig sitzt er auf der Ladefläche eines weißen Pickups. Er hält ein Maschinengewehr in der Hand. Dennis Kuspert, geboren 1975 in Berlin-Kreuzberg, ist einer von rund 400 deutschen Dschihadisten, die in Syrien und im Irak kämpfen und die einen islamischen Staat gründen wollen. Die meisten deutschen Gotteskrieger sind zwischen 16 und 30 Jahre alt. Kuspert ist vermutlich schon seit 2 Jahren in Syrien. Sein Weg in den Dschihad war wohl eher eine Flucht als eine bewusste Entscheidung für den Aufbruch in ein neues Leben. Die deutsche Staatsanwaltschaft ermittelte 2012 gegen ihn, unter anderem wegen Landfriedensbruchs. In Bonn soll er bei Ausschreitungen von Islamisten einen Polizisten verletzt haben. In der deutschen Dschihadistenszene ist Kuspert für viele ein Vorbild. Seine Naschids erreichten über das Internet rund 3000 Menschen. So viele Klicks zählt YouTube bis heute. Die Bundesprüfstelle hat seine Aufrufe zum Dschihad auf den Index der jugendgefährdenden Medien gesetzt. Auch die Vereinigung Millatu Ibrahim, die Gemeinschaft Abrahams, die Kuspert zusammen mit Mohammed Mahmoud in Solingen gründete, hat immer noch Facebook-Fans. Es gibt die Organisation in mehreren europäischen Ländern. Dass die deutsche Gruppe vor 2,5 Jahren vom Bundesinnenministerium verboten wurde, stört die Jugendlichen offenbar nicht. Willkommen in meiner Welt voll Hass und Blut. Warum sich Dennis Kuspert radikalisiert hat, ist schwer zu sagen. Sein Vater, ein Ghanaer, verließ die Familie, als er noch ein Baby war. Sein Stiefvater war ein Angehöriger der US-Armee. Seine deutsche Mutter nahm Drogen und schwärzte den eigenen Sohn wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Polizei an. In seiner Jugend verkehrte Kuspert in kriminellen Milieus. Bis Mitte 2004 wurde er mehrfach inhaftiert. Durch einen Bekannten kam er zum Rap. Bis 2010 trat Kuspert unter dem Namen Desodoc auf. Eines Tages bezeichnete er Rap als Haram. Er betrachtete diese Art von Musik nun als Sünde. Berlin nannte er eine Kuffermetropole. Ich habe Menschen gesehen, die unter Drogeneinfluss waren und unter Alkoholeinfluss. Es waren so viele auf einen Haufen. Es waren, glaube ich, 20 Leute oder so. Die standen am Bahnhof da. Ich habe gemerkt, subhanallah, wie kann eine Regierung oder ein Staat die Menschen so kaputt sein lassen? Wie geht das? Wie kann man da sagen, das ist ein guter Staat, die haben eine gute Politik und wir haben Gerechtigkeit? Das ist keine Gerechtigkeit. Ein islamischer Staat. Nach Meinung der Dschihadisten wäre das ein positiver Gegenentwurf zur kapitalistischen westlichen Welt. Was der Dschihad genau umfasst, ist umstritten, sagt die Islamwissenschaftlerin Christine Schirmacher. Der Koran benutzt schon den Begriff des Dschihad. Dschihad bedeutet ja zunächst einmal Bemühung oder Anstrengung auf dem Weg Gottes und kann natürlich vielerlei Dinge meinen. Dann gibt es einige Male die Verwendung des Begriffs Dschihad, wo es eindeutig nicht um Kampf geht. Aber es gibt natürlich auch eine Reihe von Versen, die mit Dschihad den bewaffneten Kampf meinen und auch dazu aufrufen. Wie dieser Kampf genau aussehen soll, steht nicht im Koran. Das ist natürlich Interpretationssache gewesen unter den Theologen und es bildete sich bald die Auffassung, dass der eigentliche große Dschihad das Bemühen oder das Streben nach dem Paradies sei, Und dass der kleine Dschihad der Kampf sei und der große Dschihad eigentlich viel wichtiger sei. Wir werden auch zukünftig gegen den Bau von orientalischen Großmoscheen als Machtsymbole demonstrieren und wir werden unsere Heimat verteidigen. Eine Kundgebung in Nordrhein-Westfalen. Die Bürgerbewegung pro NRW macht Stimmung gegen Muslime. Islamfeindliche Gruppierungen nähren Ängste in der deutschen Bevölkerung. Sie demütigen Muslime und spielen damit den Islamisten in die Hände. Bei den Kindern und Enkeln der ersten Zuwanderergeneration hat sich das Gefühl der Ausgrenzung verfestigt. Die Großeltern mussten hart arbeiten für wenig Geld. Viele Muslime sprechen schlecht Deutsch. Sie bleiben unter sich. Nach einer Studie des New York Police Department führt Diskriminierung in der Schule, bei der Jobsuche oder in Vereinen zu starken Ohnmachts- und Versagensgefühlen. Sie sind der Nährboden für eine Radikalisierung. Christine Schirmacher glaubt auch, dass die Perspektivlosigkeit viele junge Muslime in die offenen Arme der Terroristen treibt. Die verpasste Integration sozusagen oder lange verleugnete Tatsache, dass Deutschland ja ein Einwanderungsland ist, spielt natürlich eine Rolle, weil gerade muslimische Jugendliche der dritten Generation sich oft zwischen allen Stühlen wiederfindend beschreiben würden. Das heißt, sie sind sehr stark auf der Suche nach der eigenen Identität. Und wenn diese Menschen natürlich Zurückweisung erleben, Diskriminierung im Alltag, manches vielleicht auch so interpretieren oder besonders scharf beobachten, dann ist das natürlich ein zusätzlicher Punkt, der sie verletzlich machen kann für Radikalisierung. Denn wer nichts zu verlieren hat, keinen wirtschaftlich gesicherten Hintergrund hat, keine Aufstiegschancen beruflicher Art, der kann natürlich leichter angeworben werden. Etwa 25 Deutsche wurden nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden bis Juli 2014 in den Kampfgebieten in Syrien, dem Irak und in Waziristan getötet. Unter den Toten waren Marco, ein junger Mann aus Quadrat Ichendorf bei Köln, und Danny aus Berlin. Der 27 Jahre alte Philipp kam bei einem Selbstmordattentat ums Leben. Er gehörte zur Lohberger Zelle, einem kleinen Kreis von etwa 14 radikalisierten jungen Männern aus dem Dienstlakener Stadtteil Lohberg. Was geht in jungen Menschen vor, die Gotteskrieger werden wollen? Erste Antworten finden sich im Internet. Die Facebook-Gruppe Die wahre Religion des Koranverteilungsprojektes LIS hat rund 70.000 Likes bekommen. Islam, der Schlüssel zum Paradies, mit Sitz in Hannover, hat über 37.000 Facebook-Freunde. Die Mitglieder dieser Gruppen haben ein eigenes Facebook-Profil. Viele sichern es nicht durch Passwörter. Jeder kann sehen, was sie posten und sie auch anschreiben. Hallo, kann ich Sie anrufen? Hallo, warum denn? Ich bin Journalistin und ich möchte Sie fragen, warum Sie konvertiert sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu imstande bin. Denn ich bin sehr gottesfürchtig und möchte in keinster Weise etwas Falsches sagen. Andreas ist 29 Jahre alt und seit einem Jahr Muslim. In Solingen hat er eine Hauptschule besucht. Zuerst empfiehlt er mehrere YouTube-Videos. In zwei Videos predigt Marcel Krass, ein deutscher Ingenieur, den wahren Islam und warnt vor der Hölle. Im dritten Video bittet eine Organisation um finanzielle Unterstützung für die Brüder in Syrien. Vielen Dank. Mich interessiert aber, was Sie persönlich denken. Wenn Sie mir eine Telefonnummer verraten, rufe ich Sie gerne an. Eine Muslim ist es untersagt, mit Frauen zu reden. Wieso glauben Sie das? Und wie sind Sie denn überhaupt zum Islam gekommen? Früher habe ich das Leben für sehr sinnlos gehalten. Ich dachte, man lebt und stirbt und das war's dann. Ich hatte keine Lebensfreude und keinen Drang, irgendetwas zu machen. Ich wurde dann durch Freunde auf den Islam aufmerksam gemacht und sie sagten mir: Lies doch mal den Koran. Er hat auf alles eine Antwort. Und er erklärt auch, was der Sinn des Lebens ist. Und während ich dann Allah gelobpreist habe, kamen mir Tränen. Und ich wurde sehr berührt von Allahs Barmherzigkeit und Liebe. Wenn Allah barmherzig ist, weshalb gibt es dann Krieg? Weshalb kämpfen deutsche Muslime bei der IS? Weil wir unsere Geschwister lediglich beschützen. Uns ist es verboten, einen Menschen zu töten. Aber es gibt hier etwas zu beachten. Wir dürfen uns verteidigen. Immer mehr junge Muslime schämen sich, dass sie zu Hause zuschauen, wie unsere Geschwister sterben. Irgendwann können sie nicht anders, als doch aktiv zu werden. Der eine früher, der andere später. Möge Allah alle recht leiten. Warum müssen denn sogar Kinder sterben? Wussten Sie, dass ein Kind, das stirbt, direkt ohne Prüfung in das Paradies eingeht? Was möchten Sie in 10 Jahren machen? Werden Sie auch nach Syrien gehen? Bis dahin möchte ich mehr dafür tun, Allahs Wohlgefallen zu haben. Ich würde gerne im Paradies sein in 10 Jahren. Andreas stammt aus einer deutschen Familie. Sein Wissen über den Islam bezieht er hauptsächlich aus dem Internet. Wie viele radikale junge Muslime kennt er sich kaum aus mit der Geschichte seiner neuen Religion. Er sagt, es gäbe nur eine Lesart des Korans. Ein Mitglied der Facebook-Gruppe Die wahre Religion nennt sich Ninja Muslim. Sein Profilbild zeigt ihn mit einem Schwert und einer schwarzen Maske. Auch Manuel ist Fan einer muslimischen Gruppe. Auf seinem Profil postet er Statements des deutschen Salafistenpredigers Sven Lau und des Imam Abdul Adim Camus. Camus gehört zu dem Verein Tawhid. Auf der Internetseite wirbt der Verein damit, allen extremistischen Tendenzen zu entsagen. Das hält Camus aber nicht davon ab, gegen Juden zu hetzen. Ist hier jemand, der heute zu den Glücklichen gehören will, der den Islam annehmen will? Alle nach vorne kommen. Wenn er Islam annehmen will, soll nach vorne kommen. Da ist einer. Eine Veranstaltung des Salafistenpredigers Pierre Vogel. Er zelebriert einen Massenübertritt. Die Konvertiten werden gefilmt. Rund 25% aller Dschihadisten sind nach einer Studie des französischen Politikwissenschaftlers Olivier Roy Konvertiten. Die meisten deutschen Dschihadisten seien vor ihrer Ausreise mit salafistischem Gedankengut in Kontakt gekommen, sagt Burkhard Körner vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz. Jeder, der am Bürgerkriegsgeschehen in Syrien auf Seiten der Dschihadisten teilnimmt, hat einen salafistischen Hintergrund. Umgekehrt bedeutet es aber nicht, dass jeder, der dem politischen Salafismus angehört, auch Dschihadist ist. Warum der Salafismus so viele Anhänger findet, sei schwer zu erklären, meint Christine Schirmacher. Salafismus bedeutet eigentlich zurückgehen zu den Vorvätern oder zu den Gründervätern des Islam. Und das ist ja, was der Salafismus möchte. Er möchte zu einer Lebenspraxis aufrufen, wie zur Zeit Mohammeds. Deshalb tragen Anhänger dieser Bewegung ja häufig diese Kleidung, von der sie glauben, dass sie die frühen Muslime getragen haben. Und sie möchten durch möglichst getreue Nachahmung des Vorbilds Mohammeds und seiner Gefährten sozusagen den Urislam wiederherstellen. Nach Meinung vieler Wissenschaftler bietet dieser Urislam mit seinen strengen Regeln Halt in unserer unübersichtlichen, individualisierten und pluralistischen Welt, in der alle Weltanschauungen und Lebensmodelle gleich richtig zu sein scheinen. Kempten im Allgäu. Eine florierende Stadt mit 65.000 Einwohnern. Die meisten Einwohner sind katholisch. Auch 3 Moscheen gibt es. Die muslimischen Gemeinden sind stolz auf ihre guten Kontakte zu den Christen. Hier lebte auch David, bis er im September 2013 Gotteskrieger wurde. Erst 2 Jahre zuvor war David zum Islam konvertiert. Warum er sich entschieden hat, Muslim zu werden, weiß seine evangelische Familie nicht. Monate nach seinem Übertritt reist er nach Ulm und Neu-Ulm in die Städte, in denen sich 2007 die terroristische Sauerlandgruppe formierte. Später fährt er nach Nordrhein-Westfalen, angeblich um dort zu chillen. In Dinslaken freundet er sich mit einem Mitglied von Milatu Ibrahim an. Sein Vorbild wird Pierre Vogel. Als David im August 2013 zum ersten Mal über die Türkei nach Syrien reisen will, informieren seine Eltern die Behörden. David gerät in das Visier der Verfassungsschützer. Seine Telefongespräche werden abgehört. Sein Pass wird eingezogen. Wie es ihm einen Monat später gelingen konnte, dennoch ein zweites Mal auszureisen, weiß keiner. Die Journalistin Stefanie Heckel erinnert sich noch gut an den 19. Januar 2014. An diesem Tag tauchten Bilder eines toten, blonden Gotteskriegers im Internet auf. Der Bruder Abu Dawud ist ein Löwe, schrieb ein Mitkämpfer. Der tote junge Mann war David aus Kempten. Stefanie Heckel hat versucht nachzuvollziehen, warum David, der beste Perspektiven hatte und der keineswegs aus einer zerrütteten Familie kam, Dschihadist wurde. Herausgekommen ist, dass David Gäble eigentlich ein ganz normaler Junge war. Und das hat es für alle so dramatisch gemacht, diesen Fall. Er war mit 16 ein ganz normaler Realschüler, war ein Lehrling, Elektrikerlehrling, auch da höflich, freundlich. Und das hat es für alle so zum Schock gemacht, dass er dann tatsächlich so ins Radikale abgerutscht ist. Etwa ein Dutzend Islamisten soll es in Kempten geben. Auch in Füssen gibt es nach Recherchen der Allgäuer Zeitung einen kleinen Kreis. Mittlerweile haben besorgte Eltern die türkischen Behörden alarmiert und sie gebeten, ihre Kinder festzuhalten, sollten diese in Zukunft in der Türkei auftauchen. Stefanie Heckel gehen die Bemühungen der Behörden nicht weit genug. Für Davids Abdriften macht sie auch das Internet verantwortlich. Es spielt schon eine Rolle, die Verrohung auch über die Bilder und Videos aus dem Internet. Man muss sich ja mal vorstellen, da findet der Dschihad 2.0 statt, mitten in deutschen Jugendzimmern. Das kriegen die Eltern gar nicht mit. Da haben wir Bilder in Echtzeit aus dem Kriegsgebiet. Das sind Bilder, die geköpfte Menschen zeigen. Und auf der anderen Seite ist es eine unglaubliche Propagandawelle, die da hereinbricht. Die Bilder, die stiften zur Nachahmung an. Das sind Bilder, die zeigen, wie junge deutsche Dschihadisten in Syrien heiraten und dort ihr Liebesglück finden. Das sind Bilder, die zeigen, wie gut dort das Essen ist und die einen Pool zeigen und eine Villa. Und die dann völlig ausblenden, dass es dort Verletzte gibt und Tote und Leid und Elend, dass viele der deutschen Dschihadisten dann auch auf türkischer Seite in den Krankenhäusern landen. Syrien im August 2014. Der deutsche Verfassungsschutz dokumentiert, dass nicht nur junge Männer, sondern auch Frauen Gotteskrieger werden wollen. In zwei Fällen haben wir festgestellt im Internet, dass Frauen mit Waffen abgebildet werden. Das ist ein absolutes Novum, dass suggeriert wird, dass Frauen auch an Kampfhandlungen beteiligt sind. Jedenfalls insoweit, und das ist inzwischen auch mehrmals durch entsprechende Anschläge dokumentiert, als die Frauen als Selbstmordattentäter fungieren. Während junge Menschen weiter ihren Aufbruch in den Krieg planen, reißt der Flüchtlingsstrom aus den Kriegsgebieten nicht ab. In München sind die Erstaufnahmeeinrichtungen überfüllt. Immer wieder kommt es zu Konflikten in der Bayern-Kaserne, in der die Flüchtlinge aus dem Irak und aus Syrien in Stockbetten schlafen. Im Münchner Bahnhofsviertel hat sich schon vor Jahren eine Parallelgesellschaft etabliert. In den türkischen Restaurants, den arabischen Internetcafés und den Shisha-Bars sitzt jetzt kein Deutscher mehr. Die Stimmung ist aufgeheizt. Junge Muslime fühlen sich von den Medien und den Ungläubigen zu Unrecht angegriffen. Kennen Sie die IS überhaupt? Ich habe irgendwas davon gehört, aber ich weiß nur, dass es eine Propaganda von Israel ist. Und von daher, hinter jede Terroristengruppe steckt die Bundesnachrichtenagentur, Mossad, CIA. Ja, ich weiß es. Krieg ist, wenn es von zwei Seiten kommt, von beiden Seiten. Aber es kommt ja nicht von beiden Seiten. Es kommt nur von Israel, deren Seite, was Deutschland unterstützt, und USA. Layla ist 17 Jahre alt. Sie arbeitet in einer türkischen Bäckerei im Münchner Bahnhofsviertel. Laylas Eltern gehören zu keiner radikalen Moscheegemeinde. Sie kamen während der Jugoslawienkriege nach Deutschland. Layla ist in der Nähe von München aufgewachsen. Ihre Familie hat miterlebt, wie muslimische Frauen von serbischen Soldaten vergewaltigt wurden, dass man Muslime aufgrund ihrer Religion aus ihren Heimatdörfern vertrieben, sie verfolgt und hingerichtet hat. Aus ihrer alten Heimat Montenegro, sagt Layla, seien schon einige nach Syrien gegangen. Ja, aus meiner Stadt sind auch schon zwei gegangen, sind aber nicht mehr zurückgekommen. Layla bewundert sie. Wenn ich sterben würde, dann wegen meiner Religion, ohne zu zögern. Wenn ich die Chance hätte, erst nach Mekka zu fahren und dann nach Syrien, ich würde es machen, ohne zu zweifeln, ich würde auf der Stelle losfahren. Weil ich einmal nach Mekka fahren will, bevor ich sterbe. Weil ich weiß ja nicht, was in Syrien passieren würde. Und bevor ich sterbe, will ich noch nach Mekka fahren, nach Medina. Und dann kann ich in Ruhe sterben. Und inshallah kommt der ein Tag dafür. Aus Religion und Gesellschaft hörten Sie Aufbruch in den Dschihad, was junge Islamisten bewegt, als Gotteskrieger in den Krieg zu ziehen, von Isa Hoffinger. Die Redaktion hatte Matthias Giert. Deutschlandfunk. Lesezeit.